Das heißt, Trumps Politik ist tatsächlich negativ für Mittel- und Lateinamerika. Es ist nicht schlecht für Lateinamerika, weil die USA für Lateinamerika immer weniger Bedeutung haben. Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser Thema heute ist Venezuela. Ein Thema, was in den Nachrichten immer mal wieder aufblitzt, aber wir haben das Gefühl, dass so ziemlich keiner auch nur ansatzweise irgendwie einordnen kann, was da genau passiert. Deswegen haben wir einen kleinen Exkurs vorbereitet. So könnt ihr nach, je nachdem wie lange das Video ist, ungefähr einordnen, was genau denn jetzt eigentlich passiert. Das heißt, wir wollen versuchen, in diesem Video kurz zu schildern, um welche Krise es sich handelt und wie es zu dieser Krise gekommen ist. Ja, was zur Krise kommt, wir sehen die ganze Zeit Bilder von Aufständen, von unfassbaren Zuständen in diesem Land. Ich würde einfach sagen, Gustavo, erklär uns erstmal, worum geht es in der Krise? Was ist da genau passiert? Ich denke, dass wir nicht die Krise einfach singulär betrachten können. Wir müssen eine ganze politische Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik erstmal begreifen. Ich würde versuchen, das in einigen Sätzen, obwohl das Thema sehr komplex ist, kurz zusammenzufassen. Genau, deswegen auch unsere Empfehlung, auch wenn das, was wir hier sagen, extrem Sinn ergibt, auf jeden Fall schaut euch Sekundär-, Tertiärliteratur an. Verlasst euch nicht komplett auf uns, sondern wir reißen nur Sachen an, um ungefähr einen Kontext zu schaffen. Das ganze Thema ist viel, viel komplexer. Das heißt, wenn es euch interessiert, informiert euch. Wir setzen an in einer historischen Entwicklung in Lateinamerika und der Karibik im 20. Jahrhundert, und zwar Mitte des 20. Jahrhunderts. Es ist ein Konflikt zwischen zwei politischen Lagern, und das nicht nur in Venezuela, sondern auf dem gesamten Kontinent. Und es setzt an mit den 60er Jahren, nach den Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, der 68er Revolution, der Vietnamkrieg und aufkommende Bewegungen, die zum Teil auch noch Guerilla-Aktivitäten aufwiesen in vielen lateinamerikanischen Staaten, die linksgerichtet waren, gegen Regierungen, die eher konservativ oder rechts eingerichtet waren. In den 70er Jahren verschärft sich das auf einen Höhepunkt. Es gibt dann in vielen lateinamerikanischen Ländern Militärdiktaturen, so zum Beispiel in Brasilien, in Chile, in Argentinien, in Peru und in vielen anderen auch, um nur einige Beispiele zu nennen. Diese Militärdiktaturen kooperieren sehr stark mit den Vereinigten Staaten im Kampf, so nannte sich das in Lateinamerika in den 70er Jahren, gegen subversive Elemente. Was waren subversive Elemente? Das waren linksgerichtete politische Gruppen, die zum Teil sich auch radikalisierten und auch zu Guerilla-Gruppen geworden sind in vielen Ländern. Die 70er Jahre waren wohl das schlimmste Jahrzehnt, vielleicht jetzt in der gesamten Region oder nicht nur auf einzelne Länder betrachtet, vielleicht in der Geschichte Lateinamerikas seit der Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten von den jeweiligen Kolonialmächten Anfang des 19. Jahrhunderts. Es eskalierte derartig, dass sich in einigen Ländern nicht nur Guerilla-Einheiten, linksgerichtete Guerilla-Einheiten bildeten oder Gruppen, die gegen totalitäre rechte Regime agierten. In manchen Ländern artete das sogar in Bürgerkriegen aus. So zum Beispiel in Guatemala, in El Salvador oder auch in Nicaragua. Das bedeutet, das ist der Ansatzpunkt. Und das, was wir jetzt in Venezuela, wir kommen sicherlich dann auch noch dazu, erleben, sind die Nachwehen dieser über Jahrzehnte hinweg stetig voranschreitenden Entwicklung des Kampfes zweier politischer Lager. Ausgehend von diesem Konflikt zwischen links und rechts ist es so, dass nach den 70er Jahren, nachdem in vielen Ländern viel Blut vergossen wurde, und nachdem halt diese Militärdiktaturen langsam peu à peu von der politischen Landschaft in der Region, in Lateinamerika und der Karibik, nach und nach größtenteils, mit vielleicht einer Ausnahme, die stetig bleibt, nämlich Kuba, und dabei handelt es sich auch nicht um ein rechtsgerichtetes, sondern um ein marxistisch-leninistisches System, ist es so, dass dann in den 80er Jahren nach und nach eine Demokratisierung, Redemokratisierung beginnt. Ja, die Militärdiktaturen in Argentinien, in Brasilien, in Uruguay und in vielen anderen lateinamerikanischen Staaten enden. Wodurch genau werden diese dann, basiert diese Demokratisierung? Kommt das wirklich vom Druck des Volkes über die Regierung auf oder gibt es externe Einflüsse? Beides. Zum einen ist es so, dass es enormen wirtschaftlichen und sozialen Druck gibt. Das heißt, Man kann jetzt, man konnte nicht mehr ab einem gewissen Zeitpunkt gegen einen Volkswillen weiter regieren als Diktatur. Und auch außenstehende Mächte wie Europa und die Vereinigten Staaten haben das sicherlich dann auch in den 80er und 90er Jahren sehr stark dahingehend einzuwirken versucht, dass tatsächlich diese Demokratisierung Erfolg hat. Außerdem, als die ersten bedeutenderen Länder in der Region nach und nach sich demokratisierten, war es auch so, dass dann ein Dominoeffekt sich ergab, sodass dann andere Diktaturen in faktisch chronologischer Abfolge nach und nach dann auch fielen zugunsten einer Redemokratisierung der entsprechenden Länder. Das heißt, es gab dann Druck von innen, eine massive Gegenwehr, zivile Gegenwehr, nicht nur Guerilla, sondern zivile Gegenwehr gegen diese Diktaturen. Einige Diktaturen mussten einknicken, freie Wahlen wieder zulassen und ausgehend von diesen Ländern, die sich redemokratisierten, ging auch innerhalb der Region eine Kraft aus, die sich so auswirkte, dass wie Dominosteine die restlichen Diktaturen umfielen. Okay, dann kommen wir mal zur Krise. Die lässt sich ja so beschreiben im Sinne von, dass das Volk momentan, also die Bevölkerung Venezuelas, gerade wirklich eine sehr harte Zeit durchmacht. Also, soweit ich das verstanden habe, fehlt es überall an Ressourcen, an Infrastruktur, es fehlt zum Teil sogar an Nahrungsmitteln. Und das ist als die Folge dieses sogenannten Dominoeffekts, den du genannt hast? Nicht direkt, denn das, was passiert, ähnlich wie in Europa oder auch in Nordamerika, es gibt diese Pendelbewegungen zwischen links und rechts in der Politik. Und diese Pendelbewegung gibt es dann auch in Lateinamerika. Nach einer anfänglichen Demokratisierung kamen vor allem dann auch Mitte-Links-Regierungen meistens, wurden dann Regierungen in Lateinamerika. Es kam dann aber, dadurch, dass diese Demokratien relativ jung waren, auch mit einer sehr schwierigen Weltwirtschaftslage konfrontiert waren und viele Probleme noch in der Gesellschaft aufgearbeitet werden mussten, also diese Altlasten, kam es dann in den 90ern wieder so eine Gegenbewegung, sodass dann wieder so eine neoliberale Welle kam. Also Mitte-Links mit einer sehr stark neoliberalen Wirtschaftspolitik. Massive und radikale Privatisierungen, Kürzungen im Sozialwesen, radikale Öffnung der Märkte, was auch in vielen Ländern den Mittelstand dann auch stark geschädigt hat, weil ja dieser jetzt nicht direkt auf Anhieb darauf vorbereitet war, global zu konkurrieren. Und in den Nullerjahren kam es dann wieder zu einem politischen Umschwung zugunsten von Mitte-Links-Links-Regierungen. Und diese nannte man dann auch in der Region die sogenannte Marea Rosa, was so viel heißt wie die Rote Flut oder die Pink-Rote Flut. Dadurch, dass dann die meisten Staaten Lateinamerika solche Links-Mitte-Links-Regierungen aufwiesen. Hier kommen wir dann letztlich zur Situation in Venezuela. Warum? Einer der Profiteure dieser linken Gegenbewegung in den Nullerjahren oder kurz auch vor den Nullerjahren war Hugo Chávez. Hugo Chávez, ein hochrangiger Offizier und Militär der venezolanischen Streitkräfte, der sich einen Namen machte, weil er 1992 einen Putsch gegen die venezolanische Regierung anführte, der niedergeschlagen wurde. Er wurde dann für einige Jahre inhaftiert, 2 Jahre, danach wurde er begnadigt und so begann eine ziemlich erfolgreiche politische Laufbahn. Und er gab sich dann als Neosozialist aus. Chávez wird immer präsenter in der Öffentlichkeit, in der Politik. Er gibt sich dann als Sozialist aus und er hält immer höhere Beliebtheitswerte bei der Bevölkerung. Letztlich wird er dann 99 Präsident. Und in seiner Präsidentschaft beginnt er dann mit einem radikal-sozialistischen Kurs. Das heißt, Rückgängigmachung von Privatisierung von Staatsunternehmen. Es kommt dann auch nach und nach über die Jahre zu Enteignungen. Es kommt zu größeren Auseinandersetzungen auch politischer und wirtschaftlicher Natur mit den USA und mit der Europäischen Union. Und es kommt dann auch geopolitisch zu einer komplett neuen Neuorientierung des Landes. Es werden die Beziehungen vertieft, sehr vertieft, insbesondere mit einigen Ländern wie China, aber auch Kuba, Iran und einige andere zeitgenössische linken Regierungen aus Nullerjahren, wie die Regierung von Rafael Correa in Ecuador oder von Evo Morales in Bolivien, auch von Néstor Kirchner in Argentinien zum Beispiel. Ein großer Fan von Chávez, zumindest nach außen hin, war auch der brasilianische Präsident Lula da Silva, genauso wie seine Nachfolgerin Dilma Rousseff. Okay, und was ist mit, sagen wir mal, mit uns in Europa? Hat Chavez auch in Europa irgendwelche Unterstützer oder waren auch alle Europäer mehr so, nee, ich glaube, das sollten wir nicht unterstützen? Also jemand, der sich auf Anhieb sehr gut mit Chavez verstand, war Putin. Aber natürlich. Sie waren auch wohl persönlich sehr gut befreundet. Ansonsten im europäischen Kontext gab es keine bedeutendere europäische Nation oder Regierung, die gute oder außerordentlich gute Beziehungen zu Chavez gepflegt hat. Ganz im Gegenteil, Chavez war ja auch gegen Freihandel. Chavez vertrat dann auch eine sehr, sehr, sehr destruktive Rhetorik in Bezug auf die Beziehung zu den USA und Europa, bezichtigte auch oft Europäer und Nordamerikaner eines Neokolonialismus. Das heißt also, er war nicht unbedingt darauf erpicht, engere Beziehungen mit Westeuropa zumindest einzugehen. Chavez beginnt dann mit diesem Programm, gefolgt von Enteignungen, gefolgt von Wiederverstaatlichungen mit einer massiven Redistribution der Staatseinnahmen zugunsten der ärmeren Bevölkerungsschichten. Dadurch wird er dann auch in diesen Bevölkerungsschichten sehr beliebt. Und so dass der Chavismo, also diese politische Bewegung, die auf Chavez selbst zurückgeht, nach wie vor bis zum heutigen Tag trotz der Krise bei bestimmten gesellschaftlichen Gruppen mit geringen Einkommen und Arbeiterschichten nach wie vor dann noch zum Teil fanatische Anhänger findet. Was passiert, um es kurz zu halten? Das Problem von Venezuela, hauptsächlich wirtschaftlich, ist, dass Venezuela zu 95%, was die Exporterlöse angeht, von Erdöl abhängt. Venezuela ist extrem auf den Erdölpreis angewiesenes Land und hängt enorm von dieser einen Ressource ab. Das heißt, das Schicksal Venezuelas, dadurch, dass die Wirtschaft über Jahrzehnte hinweg nicht sonderlich stark diversifiziert worden ist, hängt enorm von dem Preis, von den Einnahmen aus den Erdölexporten ab. Und das Problem ist, in den Nullerjahren waren die Rohstoffpreise enorm hoch, verursacht auch durch ein Wirtschaftswachstum in Asien, insbesondere China und Indien, so dass dann diese Rohstoffe, mitunter auch Erdöl, relativ hohe Preise erzielten. Das hat sich dann plötzlich geändert. Und zwar das Wirtschaftswachstum, das Weltwirtschaftswachstum hat sich dann auch enorm reduziert durch die Wirtschaftskrise 2009. Und Chavez kommt dann langsam in Problem. Warum? Er hat weniger Geld zur Verfügung, um seine extrem großzügigen sozialen Programme zu finanzieren. Und es beginnt langsam eine staatliche Finanzkrise. Was bedeutet das? Chavez hat einen enormen Staatsapparat einrichten müssen, weil die Wirtschaft, niemand mehr in die Privatwirtschaft investiert, aufgrund der Unsicherheit. Denn du wusstest nie, ob von einem Tag auf den anderen dein Geschäft enteignet wird oder deine Fabrik oder deine Anlagen. Es gab eine enorme Kapitalflucht, legale und illegale Natur, raus aus dem Land. Jeder, der Geld hatte, hat es versucht, es aus dem Land zu bringen, aus Angst vor Enteignungen und aus Angst vor der politischen Entwicklung. Das Land blieb dann plötzlich ohne Devisen. Was hat dann Venezuela gemacht? Venezuela fing dann an, um diesen gewaltigen Staatsapparat zu finanzieren, sich A, zu verschulden, zum Teil auch zum Beispiel in Ländern wie China oder auch bei einigen Investoren, die in den Erdölsektor investierten. Und parallel dazu hat man auch einfach das Geldvolumen erhöht. Das heißt, man hat einfach die Währung, man hat einfach neues Geld gedruckt, um Gehälter zahlen zu können. Was passiert, wenn man zu viel Geld druckt? Ich glaube, das nennt man dann Inflation. Genau, so ist es. Das heißt, das Geld verliert an Wert. Man hat immer wieder versucht, durch einen Mangel einer privatwirtschaftlichen Alternative Menschen im Staat zu beschäftigen, die man mit frisch gedrucktem Geld bezahlte. Das heißt, das Geld der die Bolivares, also der Bolivar, war plötzlich, die Staatswährung war plötzlich kaum was wert. Und es gab eine galoppierende Inflation. Was versuchte dann Chavez zu machen? Er hat die Preise eingefroren, damit die Leute mit diesem frisch gedruckten Geld, das eigentlich nichts mehr wert war, dennoch etwas kaufen konnten. Was passierte dann wiederum? Die wenigen, privatwirtschaftlichen Unternehmen sagten sich, das ist für uns nicht wirtschaftlich. Wir müssen nämlich zum Teil importieren, weil im Land selbst nichts produziert wird, um zu verkaufen. Und wir machen Verlustgeschäfte, weil die Preise nicht inflationsbereinigt sind. Das heißt also, die Preise sind vom Staat her gefroren. Das heißt, plötzlich entstand eine riesen Versorgungslücke. Während dieser Krise, die sich abzeichnet und immer schlimmer wurde, wirtschaftlicher Natur, stirbt Chávez an Krebs 2013. Ja gut, okay, aber nach seinem Tod, dann gab es ja einen Regierungswechsel und ich meine, dann müssen Sie ja theoretisch aus den Fehlern gelernt haben und dann versuchen, es in eine andere Bahn zu lenken. Oder sehe ich das dann falsch? Du siehst es falsch. Okay. Okay, warum? Sein Nachfolger wird Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, ein ehemaliger Busfahrer und politisches Ziehkind von Hugo Chávez, wird sein Nachfolger und dieser Mann war nicht in der Lage, den Kurs umzuschwenken. Selbst wenn er in der Lage gewesen wäre, hätte es aufgrund seiner politischen Veranlagung wohl auch nicht getan. Also die Krise hat sich derartig vertieft unter Maduro, dass es überhaupt keine Konsumgüter mehr gab, keine Nahrungsmittel, gar nichts. Denn niemand wollte investieren, niemand wollte verkaufen mit den eingefrorenen Preisen, wie vorhin geschildert. Und es ging sogar so weit, dass zu einem gewissen Zeitpunkt in Venezuela es im ganzen Land nicht einmal mehr tatsächlich Toilettenpapier gab. Es musste Toilettenpapier aus Kolumbien, aus dem Nachbarland, ins Land geschmuggelt werden. Okay, nur mal so zur Orientierung, die Sache mit dem Toilettenpapier und dem absoluten Tiefpunkt, zu welcher Zeit befinden wir uns dann da? Wir befinden uns dann vor nicht allzu langer Zeit. Das heißt also, das ist auch inzwischen nicht besser geworden. Das heißt, wir sprechen ja schon von 2014, 2015. Und zwischenzeitlich gab es dann auch eine Parlamentswahl. Das heißt, immer in einem Rhythmus von 2 Jahren gibt es die Präsidentschaftswahl und dann die Wahl zur Legislatur. Ja, also ein Teil des Parlaments wird dann neu gewählt, ähnlich wie in den Vereinigten Staaten. Und hier verliert Maduro haushoch. Der Chavismo und Maduro verlieren haushoch. Und jetzt ist er im Parlament in der Minderheit mit seiner Partei, mit seiner Fraktion. Und das ging sogar so weit, diese wirtschaftliche Krise, dass tatsächlich dann das Parlament, inzwischen oppositionell geführt, ein Amtsenthebungsverfahren durchsetzen wollte und sogar alternativ dazu eine Volksabstimmung abhalten wollte zur Amtsenthebung von Maduro. Wie reagiert Maduro? Er lässt dann über das oberste Gericht oder den obersten Gerichtshof des Landes mehrheitlich Personen oder Richter aus seinem politischen Lager, einfach das Parlament aussetzen. Das heißt also, entzieht dem Parlament seiner Befugnisse. Warum? Begründung ist, dass 3 Abgeordnete des Abgeordnetenhauses wohl vom Parlament vereidigt worden sind, obwohl es, und das ist ja fadenscheinig, es Vorwürfe gab, dass es in den entsprechenden Wahlbezirken wohl Irregularitäten gab zwischen den beim Wahlgang. Das heißt also, dass offensichtlich Stimmen falsch ausgezählt worden waren. So die Regierung. Das wurde dann als Grund angegeben zur Auflösung des Parlaments. Nicht Auflösung, Verzeihung, sondern Aufhebung der entsprechenden Befugnisse. Die Sache mit dem Parlament, das war jetzt gerade erst vor kurzem, das war März 2017, wenn ich mich nicht irre. Wir haben gesehen, es gibt Straßenkämpfe, es gibt Demonstrationen. Die Bevölkerung von Venezuela ist ja nicht blöd. Die sehen genau, was passiert. Sie sehen ganz genau, wie tief es geht. Sie haben gesehen, dass die Marktwirtschaft in dem System nicht funktioniert. Das heißt, es gibt auch Vorschläge, dass zum Beispiel das System einer sozialen Marktwirtschaft hätte eingeführt werden müssen, um das Ganze noch zu retten. Wie siehst du das? Wie siehst du die weitere Entwicklung? Wie kann man dem Land helfen oder ist es zu spät? Venezuela ist jetzt politisch und wirtschaftlich in jeglicher Hinsicht komplett isoliert. Lateinamerika ist inzwischen mehrheitlich nicht mehr links, in Anführungsstrichen. Also die meisten Regierungen sind keine Mitte-Links-Links-Regierungen. Also das politische Klima hat sich gewandelt. Maduro selbst wird wohl nicht mehr in der Lage sein, die Krise zu beheben. Das heißt also, es gibt dann, ich gehe davon aus, dass so oder so Maduro sich nicht mehr lange wird halten können. Die Frage ist, wie er tatsächlich sein Amt aufgibt. Entweder durch immer mehr Gewalt, bis dann die Gewalt ihm überflügelt und der dann faktisch gewaltsam sein Amt aufgeben muss. Oder dass er von sich aus einsichtig ist und tatsächlich das Amt niederlegt als Präsident des Landes. Also du meinst es wirklich, es geht entweder ums wirklich Stürzen, ja, oder ein freiwilliges Abdanken. Was sind die Varianten gerade? Ja, das heißt also, ausgehend von der Situation vor Ort, ist es offensichtlich so, dass es keine andere Option gibt. Das heißt also, ich denke nicht, dass sich Maduro noch viele Jahre halten wird. Also es ist nur eine Frage der Zeit, wann er und auf welche Art und Weise er sein Amt niederlegt. Also eine interessante Überlegung wäre, sollte er wirklich gestürzt werden, wird sein Nachfolger dann aus einer noch linkeren Ecke kommen oder eher aus dem rechten Spektrum? Ausgehend von der Tendenz in Lateinamerika, wie sie sich jetzt gibt, in dieser Pendelbewegung, in vielen anderen Ländern der Region, ist wahrscheinlich eher davon auszugehen, dass derjenige, der ihn im Amt ersetzt, kein politisch Linker sein wird. Interessant, aber ich meine, wie gesagt, du hast ja erwähnt, Amerika hat ja auch gewisse Beziehungen in diesem Land. Also hat Amerika ein Interesse am Veränderung des Status quo oder sind sie eher an einem destabilisierten Südamerika interessiert? Das ist gut, dass du das erwähnst. Warum? Weil sich mit Trump auch vieles in den Beziehungen USA-Lateinamerika geändert hat. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, gegen wem er die Mauer bauen will. Trumps Haltung zum unteren Teil von Amerika ist sehr bekannt und es ist auch bekannt, dass der Präsident von Venezuela auch kein großer Fan von Trump ist. Viele Präsidenten oder viele Regierungen in Lateinamerika sind keine großen Fans von Trump. Es ist aber so, dass Trump eine lange Politik der USA, und zwar über die letzten zwei Jahrzehnte hinweg, in denen die USA versuchte, sich in Lateinamerika anzuschmiegen, tatsächlich abrupt beendete. Unter den Regierungen von Clinton, von George W. Bush, genauso wie unter der Administration von Obama, war es so, dass die USA ganz im Gegenteil sehr stark darin interessiert waren, einen gesamtamerikanischen Freihandelsraum zu schaffen und sehr daran interessiert war, wirtschaftliche und politische Bindungen an Lateinamerika, ohne tatsächlich als eine Art Kolonialmacht aufzutreten, und auf Augenhöhe tatsächlich einzurichten. Das endet jetzt abrupt mit Trump. Das heißt, Trumps Politik ist tatsächlich negativ für Mittel- und Lateinamerika. Es ist nicht schlecht für Lateinamerika, weil die USA für Lateinamerika immer weniger Bedeutung haben im globalen Kontext. Weil Lateinamerika inzwischen viele alternative Absatzmärkte für die eigenen Produkte hat und für eine vertiefte wirtschaftliche und politische Kooperation. Ja gut, aber das heißt, wenn unter anderem auch Venezuela nicht mehr abhängig ist von Amerika und eigene Absatzmärkte hat, heißt das, dass es jetzt auch die Möglichkeit, sich aus eigenen Kräften quasi aus dem Schlamm zu ziehen? Und wenn ja, was müsste denn dafür erfüllt werden? Venezuela ist ein Sonderfall. Warum? Venezuela hat viele Rohstoffe. Venezuela ist stark von Erdöl abhängig. Das heißt, langfristig kann Venezuela die eigenen Probleme nur dann lösen, wenn es die Abhängigkeit vom Erdöl etwas reduziert. Das heißt also, Venezuela braucht mehr Investitionen, es braucht mehr privatwirtschaftliche Initiative, es braucht auch eine Deregularisierung dann auch des Binnenmarkts für Konsumgüter und so weiter und so fort. Und dann wird sich Venezuela sicherlich dann auch regenerieren. Das Problem momentan ist einfach, dass Venezuela zu isoliert ist. Und Venezuela verfügt, hat das Potenzial, das heißt, das Problem ist kein rein wirtschaftliches, das Problem ist ein politisch-organisatorisches. Okay, das war unser bzw. Gustavos klein großer Exkurs in Sachen Venezuela. Wie fandet ihr es? Habt ihr was Neues erfahren? Hat euch das Ganze interessiert? Oder habe ich vielleicht sogar etwas faktisch falsch angegeben? Wenn ja, solltet ihr das bitte auch unten angeben. Und wenn euch diese kleinen Info-Exkurse gefallen und ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es ruhig ein, auch gerne zu welchem Thema ihr gerne mehr wissen wollt. Wenn euch das Video hier aber gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Channel und wir sagen dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke und ciao.